Nazis aufmarschieren, dann bist du da. Antifa, Huka, Huka. Möchtest Siegel stoppen, das weiß ich ja. Antifa, Huka, Huka. Mit Sitzblockaden und lautem Geschrei unter den Augen der Polizei bist du vermummt bei Straftaten dabei. Huka, Huka. Antifa, ein fieser, ganz fieser Scheißschweißer, Hosenscheißer. Huka, Antifa, dumm, feige, Einverbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst Werks machen, ho, ho, ho, ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Huka, du nimmst dir das Recht, auf die Straße zu gehen. Antifa, Huka, Huka. Doch randalierende Idioten will hier keiner sehen. Antifa, Huka, Huka. Du rennst herum und schreist nach Anarchie. Doch das Beste für dich wäre eine Therapie. Und das ganze Volk singt für dich diese Melodie. Huka, Huka. Antifa, ein fieser, ganz fieser Scheinschmeißer, Hosenscheißer. Huka, Antifa, dumm, feige Einverbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst Lärms machen, ho, ho, ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah.